Solange sich nichts Grundlegendes ändert, geht die Krise weiter. Das deutsche Staatsoberhaupt macht sich Sorgen um den Kapitalismus. Man müsse ihn vor sich selbst schützen, meint Köhler. Interessant, was den ehemaligen Chef von Sparkassenverband und Weltwährungsfonds umtreibt. Doch wirklich wichtig ist eine ganz andere Frage. Wie kann man sich eigentlich selbst vor dem Kapitalismus schützen? Denn dieser, lange als soziale Marktwirtschaft beweihräuchert, reißt weltweit immer mehr Menschen in den Strudel seiner Krise und lässt ihnen wenig Hoffnung, dass sich ihre Lage jemals wieder verbessern könnte. Wirtschaftswachstum bringt's nicht. Es hat die Krise überhaupt erst beschert. Allein in der Metall- und Elektrobranche werden 650.000 Arbeitsplätze verschwinden. 700.000 sind bereits in Kurzarbeit. Die Autoregion Baden-Württemberg trifft es besonders hart. Wäre Wirtschaftswachstum die Lösung, dürfte dieser Zustand nie eingetreten sein. Denn seit Jahr und Tag wurden die Wachstumsraten gefeiert. Und die kamen nur zustande, weil immer weniger Menschen immer billiger, immer mehr produziert haben. Irgendwann waren trotz Abwrackprämie nicht mehr genug Leute da, die das alles kaufen konnten. Das System, das unendliches Wachstum und Maximalprofit braucht, vernichtet immer wieder selbst, worauf es angewiesen ist: Kaufkraft und Arbeit. Der Staat bringt's nicht. Seine Zukunft heißt Bankrott. Letztes Jahr herrschte weltweit großes Staunen. Woher nur nahmen die Staaten die Billionen zur Stützung von Banken und Konjunktur? Die Wahrheit hieß aus der Luft. Das rächt sich jetzt. Schon droht Griechenland und anderen EU-Ländern der Staatsbankrott. Auch das deutsche Staatsdefizit steigt enorm. Der Euro gerät ins Schlingern. Daraus kann leicht eine Weltwährungskrise werden. Staaten können sich, wenn überhaupt, höchstens mit Inflation oder schlagartiger Einführung einer neuen Währung vor dem Bankrott retten. Das geht nur auf dem Rücken der meisten Menschen. Sozialismus ist von gestern. Nichts diskreditiert die Suche nach Alternativen so wie der schon einmal real gewesene Sozialismus. Der ging zu Recht unter. Diktatur und Kollektivismus haben Leben und Hoffnungen von Millionen zerstört. Doch wann werden die kapitalistischen Staaten den sozialistischen in den Ruin nachfolgen? Heute geht es um Selbstorganisation freier Individuen und solidarisches Wirtschaften jenseits von Markt und Staat. Wie das geht, steht in keinem Lehrbuch und auch nicht in diesem Flugblatt. Gut so. Massive Arbeitszeitverkürzung für eine bessere Zukunft. Für die, die noch Arbeit haben, wird der Stress immer unerträglicher. Millionen wollen raus aus der Mühle. Millionen andere werden von der großen Maschine für überflüssig erklärt und ausgespuckt. 20 Stunden oder 3 Tage Woche oder 4 Monate Urlaub oder mit 50 aufhören oder... Das können erste Schritte in ein besseres Leben sein. Um Lohnausgleich kämpfen ist gut, doch wer glaubt, die Arbeit, Wachstums-, Profit- und Lohnmaschine könne unser Leben auf Dauer finanzieren, irrt. Wir müssen uns mehr freie Zeit erkämpfen, um ein selbstorganisiertes und solidarisches Leben aufzubauen. Allerlei blödsinnige Erklärungen für die Krise. Unehrliche Griechen, gierige Manager, Sozialhilfebetrüger, Finanzhaie. Sie sind angeblich schuld. Da müssten über Nacht ziemlich viele Bösewichter aufgetaucht sein, von denen man vorher nichts gehört hat. Als ob die paar lumpigen Euro mehr Sozialhilfe, die einer hin und wieder dem Staat noch abluchsen kann, gegenüber den Billionenpaketen für die Banken irgendein Gewicht hätten und als ob nicht der eigentliche Betrug an denen stattfände, denen ein Leben mit Sozialhilfe zugemutet wird. Und was ist mit den Managern, die ganz anders als die Prekären und Ausgegrenzten an der Quelle sitzen und sich fürstlich bedienen? Sympathisch müssen sie einem nicht sein. Aber deswegen haben sie noch lange nicht die Krise gemacht. Denn wenn sie alles dafür tun, damit sich Kapital bestmöglich verwertet und Maximalprofit rausholen, tun sie nur das, was ganz normal ist in der Marktwirtschaft. Anders funktioniert sie nicht. Setzt sich Daimler nicht gegen die Konkurrenz durch, steht es auch schlecht um seine Arbeitsplätze. Kann man sich bei dem Gedanken wirklich wohlfühlen? Auch wenn von Obama bis Köhler und DGB-Sommer alle den Bankern die Schuld geben und auch wenn in Nordkorea kürzlich ein Funktionär wegen der Inflation hingerichtet wurde, selber denken ist besser. Wer an Bösewichter glaubt, stellt die Systemfrage nicht. Und umgekehrt. Auch die Sache mit Griechenland ist ein wenig komplizierter. Französische Ministerin radikaler als deutsche Arbeiter. Frankreichs Wirtschaftsministerin Christine Lagarde forderte öffentlich höhere Löhne in Deutschland und blamierte damit nicht zuletzt die deutschen Arbeiter und ihre Gewerkschaften. Seit 15 Jahren steigen die Löhne überall in der EU stärker als in Deutschland, wo die Reallöhne sinken. 2009 sogar erstmals die Bruttolöhne. In der EU verdienen Frauen 16% weniger als Männer, in Deutschland sind es 23%. Was hat das alles mit anderen Ländern zu tun? Mit dem Konkurrenzvorteil der relativ sinkenden Arbeitskosten überschwemmen deutsche Waren andere Länder und bringen deren eh schon krisengeschüttete Wirtschaft in zusätzliche Schwierigkeiten. Kleine Länder wie Griechenland erwischt die deutsche Exportoffensive besonders. Da ist es zynisch, den Griechen vorzuwerfen, sie sollten sich doch ein Beispiel an den Deutschen nehmen. Umgekehrt wäre es besser. Denn während es in Griechenland und anderswo schon mal einen Generalstreik gibt, nimmt die große Mehrheit der Deutschen noch jede Zumutung kampflos hin. Streiken? Um Himmels Willen, bloß nicht auffallen, bloß nicht anecken, lieber den Gürtel enger schnallen und hoffen, dass es die andere mehr trifft als einen selbst. Und immer ans große Ganze denken. Das hieß bis 1945 übrigens Volksgemeinschaft. Und denen, die nicht dazu gezählt wurden, ging es bekanntlich dreckig. Auch heute meinen viele Deutsche überheblich, die Griechen seien nicht so ehrlich und fleißig wie wir und folglich selbst schuld. Statt für seine eigenen Interessen einzutreten, unterstützt man lieber den aggressiven Kurs der Bundesregierung gegen Griechenland und andere Länder und hofft, dass etwas davon für einen abfällt. Entsprechend bedenklich ist der Zustand der Gewerkschaften. Es scheint, als wollten sie in ihrer Mehrheit gar nicht kämpferischer werden, und selbst dort, wo sie es versuchen, haben sie angesichts dieses Bewusstseins an der Basis große Schwierigkeiten. In den letzten Tarifrunden haben IG Metall und Verdi mehr auf noch kooperationsbereite Arbeitgeber gesetzt, als auf die zweifelhafte Kampfbereitschaft ihrer Mitglieder. Das macht sie noch schwächer. Sackgasse C-Klassenkampf. Ohne C, Gott's Ländle he. Unter dieser Losung, auf Hochdeutsch, ohne die Produktion der Daimler C-Klasse geht Baden-Württemberg kaputt, demonstrierten Daimler-Beschäftigte gegen die Verlagerung der Produktion und dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Wo man sich nur schaffe Autobauer vorstellen kann, macht die Vorstellung Angst, dass es einmal nicht mehr so weitergehen könne. Solche C-Klassenkämpfe sind einerseits verständlich, denn solange Menschen von Arbeitslohn abhängig sind, weil sie anders ihr Leben nicht bestreiten können, sind sie daran interessiert, diese Arbeit zu behalten. Das Problem ist nur, C-Klassenkämpfe stecken in der Sackgasse. Wo mit immer weniger Arbeit immer mehr produziert werden kann, sind immer mehr Menschen für den Kapitalismus zu teuer und überflüssig. Und Hartz-IV-Bezieher kaufen nun mal weder die C-Klasse noch sonst viel. Auch der Staat kann nicht eine Abwrackprämie nach der anderen aus dem Hut zaubern, eher wrackt er selbst ab. Außerdem weiß sowieso jeder vernünftige Mensch, dass es viel zu viele Autos gibt. Auch wenn's weh tut. Weiter so war gestern. Nachdenken über Grundsätzliches ist angesagt. Warum muss eigentlich das ganze Leben aus Maloche bestehen? Warum soll das eigentlich nicht gehen, Reichtum produzieren mit wenig Arbeit? Die Technik, die Wissenschaft, das Know-how, alles ist da. Die Schaufenster quellen über. Und ist wirklich alles gut und sinnvoll, was heute produziert wird? Mit Autos verstopfte Städte und vergiftete Luft, Berge voll Waffen, Atomkraftwerke und Werbeprospekte für die Mülltonne? Wer arbeitet im Ernst gerne für solchen Mist? Stell dir vor, du und andere nutzen einfach das vorhandene Potenzial in den Betrieben, Unis und Verwaltungen, auch das in euren Köpfen. Und ihr organisiert eine solidarische Wirtschaft, in der es nur um die Bedürfnisse der Menschen geht. Du müsstest deine besten Jahre nicht mehr für die Arbeit, den Profit und das Wachstum verschleudern. Ein reichhaltiges und erfülltes Leben wären drin. Wäre das nicht wichtiger als Ländle und Deutschland? Denn was haben ausgerechnet die mit deinem guten Leben zu tun? Veränderung beginnt im Kopf, in deinem. Mit C geht's Läbe he. Auf Hochdeutsch, mit C geht das Leben kaputt. Jetzt haben wir ja den Flyer der Gruppe Emanzipation und Frieden gerade gehört, zum 1. Mai. Mich interessiert jetzt, Nota, dieser Flyer ist ja vom Text, vom Inhalt her etwas anders als die Flyer, die man so üblicherweise beim 1. Mai von linken Gruppen sieht. Warum schreibt ihr denn nicht so normale linke Flugblätter zum 1. Mai? Naja, weil uns einiges daran aufstößt. Wir teilen die Empörung über die Folgen der kapitalistischen Krise für die meisten Menschen und wir teilen auch die Auffassung, dass man sich dagegen wehren muss. Die Frage ist nur, welche Ursachen hat eigentlich die Krise und beschreibt der linke Mainstream eigentlich die Krise richtig? Und da haben wir doch unsere Probleme. Man liest und hört eben oft, ja, es seien eben die Kapitalisten mit ihrer Profitgier, die uns alle ins Unglück stürzen. Jetzt aktuell in der Krise sind es dann auch öfter nicht nur die Kapitalisten, sondern es sind die Banker oder die Manager oder die Heuschrecken, die sind alle dann gierig und durch ihre Gier stürzen sie uns in die Krise. Da wird was Grundsätzliches durcheinander gebracht. Letztendlich steht hinter diesen Vorstellungen eine personalisierte Auffassung von einem System, das in Wirklichkeit aber nicht vom Willen einzelner Personen gesteuert wird, sondern von objektiven Gesetzmäßigkeiten, die nicht einfach zu umgehen sind im Rahmen des Systems, die nur zu umgehen sind, wenn man das System als solches überwinden würde, könnte. Was uns sehr aufgestoßen ist vor einiger Zeit, einige von uns sind ja auch aktive Gewerkschafter, vor 2 Jahren ist uns sehr aufgestoßen eine Broschüre der Gewerkschaft Verdi, in der die Finanzkrise erklärt wurde mit dem Wirken sogenannter Heuschrecken. Das ist ja ein bekannter, ein vielgebrauchter Begriff. Damit sind gemeint Hedgefonds, Private Equity Fonds, die, und so heißt dann wörtlich auch in der Broschüre, und das kann man auch in vielen Flugblättern lesen, die über Unternehmen herfallen, sie häufig faktisch ausplündern, sowie Arbeitsplätze vernichten und sie nach kurzer Zeit wieder verkaufen. So ist die Empörung darüber berechtigt. Nur, was soll an diesem Vorgang prinzipiell neu sein? Dass Kapital dahin fließt, wo der höchste Profit zu erwarten ist. Dass Kapital diesen Maximalprofit zu realisieren versucht und sich danach wirklich ohne jede Rücksicht auf Verluste entweder anderen Betätigungsfeldern widmet oder die Ausbeutungsrate am gerade bearbeiteten Objekt noch einmal steigern will, das ist dem Kapital immanent. Entscheidend im Prozess der Kapitalverwertung ist, dass er auf die Realisierung von Maximalprofit aus ist. Nicht einfach Profit. Auch das ist oft in vielen linken und unserer Meinung nach ungenügend kapitalismuskritischen Flugblättern zu lesen, dass das Profitstreben des Kapitals die Ursache sei. Profitstreben ist zu wenig, es ist, Kapital strebt immer nach Maximalprofit, das heißt nach dem maximal möglichen Profit. Und das ist auch logisch, es kann gar nicht anders sein, denn wer nur, sage ich mal, ein bisschen Profit machen würde, der könnte in der Ellenbogenkonkurrenz der Kapitale untereinander gar nicht bestehen. Wer in der Konkurrenz bestehen will, muss den maximalen Profit rausholen, damit er im nächsten Zyklus der Kapitalverwertung genug investieren kann, um die Arbeitskosten zu senken, die Produktionskosten zu verbilligen und damit die nächste Runde zu gewinnen. Und deswegen sind alle Vorstellungen, wonach es einen normalen Kapitalismus gäbe, der auf Profit aus ist, und einen gierigen Heuschreckenkapitalismus gäbe, der auf Maximalprofit aus ist, von vornherein falsch. Kapitalismus ist immer auf Maximalprofit aus. Neu, natürlich sind solche Erscheinungen wie Hedgefonds und so auch neu, ja, aber sie sind nicht prinzipiell neu. Neu ist lediglich, dass unter den Bedingungen, unter denen wir heute leben, nämlich eine globale mikroelektronische Vernetzung, in der praktisch gleichzeitig alles auf der Erde geschehen kann, immer größere Teile des Kapitals, diese im Innen wohnende Tendenz in wesentlich schnellerem Tempo und wesentlich effektiver realisieren können als zuvor. Du kannst ja heute gleichzeitig in Indien, im Pazifik, in Kalifornien und in London an der Börse agieren. Das erleichtert dem Kapitalismus die Tendenz, die er hat, auch in Realität umzusetzen. Aber neu ist das vom Prinzip her alles nicht. Es geht also nicht darum, ein vermeintlich gutes, produktives, einem schlechten, spekulativen Kapital gegenüberzustellen. Kapitalismus war im Übrigen noch nie ohne Spekulation, ohne Zins, Banken und Finanzkapital zu haben. Da ist es heute umso weniger. Auch die Privatisierung von Gewinn und die Vergesellschaftung des Risikos waren schon immer charakteristisch für die kapitalistische Wirtschaft. Gibt es denn da auch noch andere Beispiele dafür? Ja, sicher. Also gerade zum Beginn der jetzt akuten Krise hat ja ein Ressortiment, von dem viele glauben, es würde gar nicht bestehen, wirklich fröhliche Urstände gefeiert, und das war der Anti-Amerikanismus. Wir haben dazu mal nicht nur linke Flugblätter, sondern auch sogenannte seriöse Zeitungen wie den Spiegel, die Zeit, mal analysiert und haben dort erschreckendes Ressortiment festgestellt. Es war und ist bis heute weit verbreitet die Vorstellung, dass die Krise letztlich angelsächsischer Natur sei. Der angelsächsische Finanzkapitalismus hat, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Spiegel, ja, hat über die kontinentaleuropäisch-japanische Form der Marktwirtschaft gesiegt. In dieser, immer noch Zitat, stehen nämlich Produkt und Dienstleistung vielerorts im Vordergrund. Sie ist nicht vom Geld dominiert, sondern es geht auch um die Mitarbeiter, die Kunden, die Gesellschaft. Und auch der ehemalige Bundesfinanzminister Steinbrück wusste zum Entstehen der Krise zu sagen, ich zitiere, maßlose Übertreibung, überzogene Renditeerwartung, spekulative Zügellosigkeit, Exzesse seien Schuld. Und der ehemalige Bundeskanzler Schmidt lässt sich in der Zeit mit folgender Bemerkung über die Krise aus. Die Hauptschuldigen sitzen in New York. Diese Leute gehen mit ihrem Reibach nach Hause. An der Wall Street herrscht ein Defizit an Durchblick, aber es herrscht auch ein moralisches Defizit. Und das liegt nach Schmidt irgendwie an den Amis überhaupt. Denn die amerikanische Leistungsbilanz ist seit Jahren hochdefizitär, weil die Amerikaner nicht sparen, sondern es gewohnt sind, sich zu verschulden. Dahinter steckt der bis heute ungebrochene Grundoptimismus der amerikanischen Gesellschaft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieser Schmidt, und Helmut Schmidt ist ja nicht irgendwer, ist ja der große Liebling der Deutschen, er hat unheimliche Zustimmungsraten. Und er bringt zum Ausdruck, was sehr viele Menschen denken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses amerikanische Handelsbilanzdefizit hat jahrelang dafür zum Beispiel auch gesorgt, dass der Exportweltmeister Deutschland überhaupt existieren konnte. Weil wenn einer so viel exportiert, und Deutschland tut es sehr bekanntlich, muss es doch wohl irgendwo auf der Welt auch jemand geben, der das ganze Zeug auch aufkauft. Weil sonst würde das ja gar nicht funktionieren mit dem Exportweltmeister. Das ist nur ein Beispiel. Auch die chinesische Exportlawine hat jahrelang vom US-Haushaltsdefizit gelebt, von der negativen Außenhandelsbilanz gelebt. Aber das spielt alles in Schmidts sogenannter Analyse und in der Analyse, die viele vortragen, überhaupt keine Rolle, sondern es ist letztendlich eine amerikanische Charaktereigenschaft, nämlich die, dass man nicht sparen will, Schuld an der Krise. Mit Recht wird ja darauf hingewiesen, dass in gewisser Weise der Ausgangspunkt war dieser Krise die Immobilienkrise in den USA mit den sogenannten Subprime-Krediten, die sogenannten nicht kreditwürdigen Menschen, man muss sich mal vorstellen, überhaupt, dass ein System solche Vorstellungen überhaupt gebiert, ja, oder solche Zuordnungen, dass Menschen kreditwürdig und nicht kreditwürdig sind, aber das lasse ich mal beiseite. Also diese Subprime-Kredite haben sogenannten nicht kreditwürdigen Menschen mit wenig Einkommen die Möglichkeit eröffnet, oder es wurde ihnen zumindest erzählt, dass sie selber in den Besitz von Häusern kommen können. Nun ist das alles geplatzt, die Blase, wie wir wissen, und das war auf Sand gebaut. Aber man könnte doch, wenn man schon falsche Krisenerklärungen drauf hat, vielleicht auch auf die Idee kommen, dass diese Politik in USA geleitet war von dem Anspruch, möglichst vielen Leuten, also Kleinverdienern, Reinigungsfrauen, Postboten, zu ermöglichen, dass sie ein Eigenheim kriegen. Das wäre doch eigentlich eine sympathische Variante. Die Erklärung wäre auch falsch, weil das war natürlich nicht die Ursache für die ganze Finanzblase, aber diese Motivation. Aber die Erklärung wäre eine sympathische Motivation, aber darauf kommt keiner. Da hindert einem das antiamerikanische Ressentiment dran. Man kommt natürlich nur auf die bösen Erklärungen, das ist wieder die Gier, das nicht sparen können, die angelsächsische Natur, die unserer Sparsamkeit und soliden Wirtschaften entgegensteht. Nachdem du jetzt gerade einige Punkte der gängigen Kritik der Krise benannt hast, was sind denn nun eigentlich die Erklärungen der Gruppe Emanzipation und Frieden für die Krise? Naja, also zunächst mal glauben wir, man kann die Zeit nicht einfach zurückdrehen in die 50er, 60er, frühen 70er Jahre. Und wir haben doch stark das Gefühl, dass viele sich einfach danach zurücksehnen. Das waren ja auch im Vergleich zu heute in vielerlei Hinsicht paradiesische Zustände. Es gab annähernd sowas wie Vollbeschäftigung, es gab steigende Reallöhne, es gab Perspektive der Jugend, zumindest so weit, dass doch klar war, dass man einen Studien- oder Ausbildungsplatz bekommen würde. Es gab alle paar Jahre ein bisschen mehr Urlaub und so weiter. Ja. Und diese Zeiten sind vorbei und nun ist die große Frage, alles fragt sich, warum ist das eigentlich nicht mehr so? Das ging doch alles schon mal so. Ich denke, da übersehen viele, dass diese Phase des Nachkriegsfordismus unwiderruflich vorbei ist. Was versteht man unter Fordismus? Fordismus ist die Art und Weise, kapitalistisch zu produzieren, die mit dem Namen Ford verbunden ist, der ja zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts die Fließbandproduktion eingeführt hat und der es geschafft hat, mit der Massenproduktion von Automobilen nicht nur seinen Profit zu machen, sondern gleichzeitig auch Massen von Arbeitern zu beschäftigen, die mit der Herstellung dieser Automobile so viel Lohn erarbeiten konnten, dass sie sich diese Automobile auch gleichzeitig kaufen konnten. Und das war ein selbsttragender Aufschwung. Und diesen selbsttragenden Aufschwung hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal und erhielt in Westdeutschland ungefähr 25 Jahre, vom Beginn der 50er bis Mitte der 70er Jahre. Da kamen dann zuerst die Mopeds und dann die Isetta und dann kam der VW Käfer und dann kam irgendwann der Opel Kadett und so ging es weiter. Und in den Haushalten kamen die Waschmaschinen und die Radios und dann später die Tonbänder und die Fernseher, dann die Farbfernseher. Und man brauchte immer genug Menschen, um diese Dinge auch alle herstellen zu können, und die hatten wieder ihren Lohn, und so hat sich das Ding getragen. Und was ist seit Ende der 70er Jahre passiert? Die einfache Erklärung wäre nun, ja, da kamen irgendwelche bösen Neoliberalen, die haben das alles abgeschafft wegen ihrer Profitgier. Unsere Erklärung ist eine andere. Was Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre eingesetzt hat, weltweit, ist ein enormer Produktivitätsschub, den es in dem Ausmaß noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, und das ist die Mikroelektronik. Durch die Mikroelektronik, deren explosive Entfaltung ja bis heute anhält, ohne dass wirklich ein Ende absehbar wäre, durch die Mikroelektronik ist unheimlich viel Arbeit überflüssig geworden und wird weiter überflüssig, obwohl man gleichzeitig große Mengen an Reichtum produzieren kann. Ich will jetzt gar nicht die Frage stellen, ob alles, was heutzutage produziert wird, wirklicher Reichtum ist. Das lasse ich mal beiseite, obwohl das selbst natürlich eine spannende Frage ist, aber allein den Fakt betrachten, dass man heute mit immer weniger Arbeit immer mehr Waren produzieren kann. Und jetzt stößt diese technische, wissenschaftliche Möglichkeit auf den Charakter des Kapitalismus, den er nie verändert hat. Nämlich von der Illusion ewigen Wachstums zu leben und davon, dass Kapital nicht einfach nach Profit, sondern nach Maximalprofit strebt, weil es eben möglichst viel in die Rationalisierung und Auswertung der Produktion reinvestieren muss, um zu überleben. So, und mit dem Profit ist es so eine Sache. Den Profit kann man letztendlich nur aus der Verwertung von menschlicher Arbeitskraft ziehen, denn die menschliche Arbeitskraft ist die einzige Ware, die in der Lage ist, mehr Wert zu produzieren, als sie selbst hat. Also das ist der berühmte Mehrwert. Und jetzt kommt das Kapital in einen für sich unlösbaren Widerspruch. Denn es muss, um auf dem Weltmarkt in der Konkurrenz bestehen zu können, die Arbeitskosten immer mehr drücken. Es macht immer mehr Menschen überflüssig, die nicht mehr notwendig sind für den kapitalistischen Produktionsprozess. Gleichzeitig sind aber diese immer mehr überflüssigen Menschen nicht mehr als Käufer auf dem Markt präsent. Denn was nutzt diese ganze Massenproduktion, wenn sie nicht mehr absetzbar ist? Das ist der große Unterschied zu den 70er Jahren, und das hat kein Neoliberaler erfunden, sondern das sind Veränderungen, die nicht mehr zurückzudrehen sind. Es ist nicht mehr notwendig, Massen von Menschen mit der Produktion von Computern, Mikrochips zu befassen. Das ist von gestern. Und das ist ja eigentlich eine wunderbare Geschichte. Eigentlich könnte doch daraus folgen, dass man massiv die Arbeitszeiten zurückfahren kann, und zwar für alle Menschen, weil es ja gar nicht mehr notwendig ist, so viel zu arbeiten. Nur kapitalistisch übersetzt führt dieser Prozess zwangsläufig dazu, dass immer mehr Menschen überflüssig, also sprich arbeitslos werden, nicht mehr gebraucht werden, und gleichzeitig eine sinkende Anzahl von Menschen, die man noch braucht im Produktionsprozess, unter immer übleren Bedingungen arbeiten sollen. So, und wenn das Kapital jetzt in dieser Situation ist, dass es einerseits Massen an Waren produzieren kann und andererseits dem gegenüber gar nicht mehr die Massenkaufkraft stehen kann, um das alles auch noch aufzukaufen und damit den Profit überhaupt realisieren zu können. Was macht Kapital in so einer Situation, wenn es auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, Profit zu machen, Maximalprofit zu machen? Es flieht in die Finanzsphäre. Die Finanzsphäre, das ist die Sphäre, in der Spekulation auf zukünftige Profite gemacht werden können. Und damit dreht die Finanzsphäre dieses Hamsterrad der Marktwirtschaft im Grunde nochmal ein Stück weiter. Wir glauben im Übrigen nicht, dass der Markt und der Staat die großen Widersprüche und unvereinbaren Gegensätze sind, als die sie oft dargestellt werden. Das ist ja sehr interessant, dass eigentlich weltweit alle Regierungen bis zum Beginn der Krise maximal auf den Markt gesetzt haben, den neoliberalen Lehren gefolgt sind, und kaum hat die Krise begonnen, setzen sie auf einmal ganz stark auf den Staat. Die gleichen Regierungen oft. Da steht doch, habt ihr doch auch schon mal was in einem früheren Flugblatt geschrieben mit dem Titel Every Bank is a Bad Bank, wo es heißt, wie groß ist der Schwenk der Politik wirklich? Wie kann es sein, dass diejenigen, die noch vor kurzem jeden Gedanken an Regulierung der Finanzmärkte und Verstaatlichung weit von sich wiesen, fast im Handumdrehen darauf abfahren? Sind Obama, Braun, Merkel, Sarkozy und Berlusconi über Nacht bei Attac eingetreten? Warum muss LaFontaine im Bundestag irritiert feststellen, unsere Vorschläge werden so schnell akzeptiert, dass wir gar nicht mehr nachkommen? Sind Politiker und Wirtschaftsexperten unter Schockeinwirkung zur Vernunft gekommen? Oder sind die vermeintlichen Alternativen von Attac, Linkspartei etc. am Ende gar nicht so alternativ? Markieren Marktradikalismus und Staatsfixierung womöglich nur die Pendelausschläge eines Systems, das sich, egal was es auch tut, immer tiefer in seine Krise verstrickt? Ist Opel systemrelevant? Darüber streiten Experten. Unstrittig ist, Hartz-IV-Empfängerinnen sind es nicht. Banken sind es auf jeden Fall. Folglich bekommen die einen alles und die anderen gucken in die Röhre. Der Staat springt als letzte Instanz ein, um die Wachstums- und Maximalprofitmaschine am Laufen zu halten. Viele, besonders Linke, hoffen auf die Rettung durch Verstaatlichung. Zu Unrecht. Denn auch die Staaten sind bereits von der Krise infiziert. Sie verschulden sich mit all den Rettungs- und Konjunkturpaketen zwangsläufig noch mehr und fangen an, Geld zu drucken und die Inflationsgefahr anzuheizen. Letztendlich wird nichts anderes als die Krise selbst verstaatlicht. Das nächste Platzen der Kreditplanen ist vorprogrammiert und am Horizont winkt das Gespenst des Staatsbankrotts. Abgesehen von den negativen Erfahrungen mit dem Staatssozialismus, Verstaatlichungen sind auch aus deswegen keine wirkliche Alternative. Die gegenwärtige Krise offenbart aber auch, dass auf Dauer keine Gesellschaft existieren kann, die auf dem Tausch- und Wertprinzip beruht. Im Mittelalter war es tabu, die Herrschaft der Kirche anzuzweifeln. Heute herrscht das Denkverbot, die Grundlagen des Systems vom Markt, Staat, Arbeit, Kapital, Geld und Nation zu hinterfragen. Die fundamentale Krise der Marktwirtschaft stößt uns aber mit der Nase darauf. Ja, wenn ich da vielleicht gerade noch was anfügen kann. Im Grunde genommen ist es offensichtlich, dass dieses System Kapitalismus aus seiner eigenen Krise gar nicht mehr herausfinden kann. Denn letztendlich wird unser Leben regiert durch einen Fetisch. Ware, Wert und Geld. Das Geld, was ist Geld letztendlich? Geld ist der Ausdruck eines Prinzips, das in dieser Produktionsweise von Anfang an herrscht, nämlich des sogenannten Werts. Alles und jedes muss untereinander gegenseitig in Wert gesetzt werden. Und diese Inwertsetzung ist das eigentliche Bindemittel dieses Wirtschaftssystems, in dem wir leben. Und der einzige Zweck dieser Wirtschaft ist es, alles dafür zu tun, dass sich dieser Wert immer wieder selbst verwertet, also vermehrt. Und alles, grundsätzlich alles, was das im Wege steht, sei es Mensch, sei es Natur, kommt in dieser Wirtschaft früher oder später unter die Räder. Das ist auch die Frage, warum ein effektiver Umweltschutz letztendlich immer scheitert. Denn dort, wo man Profit machen kann, Maximalprofit machen kann, dort macht man Maximalprofit, weil anders das System nicht funktioniert. Jetzt hört man oft, Geld ist doch nicht schlecht, ja. Es ist doch nur ein Verteilungsmittel. Naja, würde ich sagen, Geld ist erstmal dann vielleicht nicht ganz schlecht, solange man genug davon hat. Aber das ist doch gerade der springende Punkt. Geld hat eben nicht jeder. Und nicht im gleichen Ausmaß. Und wenn alle genug Geld hätten, dann müsste es überhaupt kein Geld geben. Ja? Dann wäre Geld ja überflüssig. Geld heißt von vornherein Ausschluss. Die einen haben es, die anderen haben es nicht. Die auf Wert und Geld beruhende Wirtschaft bedeutet doch deswegen im Kern, entweder es gibt im Prinzip genug zu kaufen, doch viele Menschen haben einfach nicht genug Geld, um sich das auch leisten zu können. Oder andersrum, es gibt zwar genug Wissen, Rohstoffe und Maschinen zur Befriedigung aller Bedürfnisse, doch es wird trotzdem nicht ausreichend produziert, und zwar deswegen, weil nicht genug Profit abfällt. Das kann im Prinzip so weit gehen, dass Menschen neben intakten Produktionsanlagen und fruchtbaren Äckern verhungern. Der Reichtum ist ja da. Die Schaufenster sind voll. Übervoll. Man kann den Reichtum mit wenig Arbeit produzieren, aber immer mehr Menschen können sich immer weniger davon leisten. Letztendlich liegt der Grund für diese menschenfeindliche Form unseres Wirtschaftssystems darin, dass die Produktion und die Verteilung von Gütern nicht gesellschaftlich abgesprochen werden, so wie das heute eigentlich durchaus möglich wäre bei der globalen Vernetzung des Lebens, bei den Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben. Stattdessen regelt dieses anonyme Prinzip des Werts all diese Fragen. Isolierte Menschen treten durch Warentausch und Geld in eine unkoordinierte, zerbrechliche und letztlich gewalttätige Form von Beziehung untereinander. Das Geld symbolisiert dabei diesen abstrakten ökonomischen Wert, der unser Leben regiert. Wertzuwachs, Wertverlust, Wertberichtigung, Wertpapiere, Wertschöpfung, Wertanlage. Du hast es schon in der Alltagssprache drin, dass es beim Geld im Kern um den Wert geht. Ja, und dieser Wert, nochmal, ist nichts handgreiflich Erfahrbares. Solche Dinge, die dich und mich interessieren, vielleicht gute Luft, menschliche Freude, voller Magen, schönes Haus, das gilt dem Wert prinzipiell gar nichts. Für ihn zählt allein, dass er sich selber verwerten kann. Und dieses Grundprinzip, dieses mörderische Grundprinzip des Kapitalismus war über die 50er, 60er, Anfang 70er Jahre in einigen Ländern, darunter in Westdeutschland, verdeckt aufgrund besonderer historischer Umstände, kommt aber jetzt seit 2 Jahrzehnten mit Macht zum Ausbruch und wird im Rahmen dieses Systems auch nicht mehr beherrschbar sein. Also der Antikapitalismus ist ja seit Beginn der Krise in aller Munde, und da darf natürlich auch einer nicht fehlen, nämlich Ahmadinejad, der iranische Präsident. Der hat ja auch seine Kapitalismuskritik, und er hat ja vor der UNO-Vollversammlung die auch vorgetragen. Und ich will da einfach mal zitieren, was der Gute dort zum Besten gegeben hat. Obwohl sie eine unbedeutende Minderheit sind, beherrschen sie einen wichtigen Teil der finanziellen Zentren sowie der politischen Entscheidungszentren einiger europäischer Länder und der USA in einer tückischen, komplexen und verstohlenen Art und Weise. Nun, wer sind die Sie, die Ahmadinejad meint? Er meint die Zionisten. Das hindert aber leider manche Linke nicht, Ahmadinejad zustimmend zu zitieren. Die Junge Welt schrieb zum Beispiel, die Welt steht hinter Teheran. Und zeigt ein Foto eines entschlossenen iranischen Präsidenten, der verkündet, das amerikanische Imperium steht vor dem Ende. Und dass bessere Zeiten anbrechen, wenn es den verhassten USA an den Kragen geht, davon sind viele Linke überzeugt. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass sich diese Hoffnung erfüllen könnte. Denn bei nüchterner Betrachtung muss man sehen, dass der Niedergang der Supermacht USA keineswegs mit der Durchsetzung einer emanzipatorischen Alternative einhergeht, sondern eher mit dem Aufschwung der reaktionärsten Communities und Ideologien weltweit. Aber wer Antikapitalismus mit Anti-Amerikanismus verwechselt, der ist dafür blind. Der regressive Antikapitalismus ordnet das Negative des Kapitalismus bestimmten Menschen, Gruppen von Menschen oder auch Staaten und Gesellschaften zu, die die vermeintliche Gemeinschaft der ehrlich Arbeitenden ausbeuten. Und wo Menschen zur Ware degradiert werden, da spricht der regressive Antikapitalismus nicht etwa von Durchkapitalisierung, sondern von Amerikanisierung. Der regressive Antikapitalist sehnt sich nicht nach freier Assoziation der Individuen, sondern nach Zwangskollektiven, nach dem Allgemeinwohl, nach dem Volk. Und auch wenn sich die Geschichte nicht einfach wiederholt, so weiß man doch im Prinzip, wohin sowas führen kann. Man denke an die Weltwirtschaftskrise 1929. Millionen Arbeitslose, Sozialabbau, Hunger, Elend und die Leute haben sich natürlich gefragt, warum, wer ist dran schuld? Ein Verständnis für die Zusammenhänge der kapitalistischen Wirtschaft gab es damals vermutlich eher noch weniger als heute. Und den meisten reichte einfach der Augenschein. Und der Augenschein hat genauso wie heute gezeigt, es gibt Arme, die immer ärmer werden und es gibt Reiche, die immer reicher werden. Und die einen, die leiden unter der Krise und die anderen scheinen sie zu beherrschen. Und vor diesem Hintergrund hat die antisemitische Wahnvorstellung vom guten Schaffenden und vom schlechten raffenden Kapital um sich gegriffen. Und letztendlich wurden dann die Juden zu den gierigen Bösewichtern erklärt. Und zwischen dieser Form von Krisenverarbeitung und von Antikapitalismus und der fürchterlichen sogenannten Endlösung der Judenfrage in Auschwitz lag kaum mehr als ein Jahrzehnt. Die deutsche Volksgemeinschaft hat sich ihre Erlösung im Menschheitsverbrechen der Judenvernichtung fantasiert. Nun kann man mit gewissem Recht natürlich sagen, dass solche Zustände heute glücklicherweise noch weit weg sind. Das ist nicht falsch. Aber trotzdem muss man wissen, dass sowas auch mal klein angefangen hat. Und deswegen muss man genau hinhören. Und wenn zum Beispiel Konstantin Wecker über Börsianer, die sich aus dem Fenster stürzen, vor Verzweiflung, singt wörtlich, meinetwegen sollen sie springen, wünsche glückliches Gelingen, und er dafür auf linken Versammlungen Beifall und Hurrarufe erntet, dann geht es mir nicht gut, wenn ich sowas erlebe. Denn wo geglaubt wird, dass schlechte Menschen am eigenen Unglück schuld sind, da ist es nie weit bis zum Vernichtungswunsch. Und auf solche kleinen Anzeichen, denke ich, sollten wir viel mehr achten, als wir das üblicherweise tun. Diese Vorstellung von den Bösewichtern, die schuld sind, die ist ja wirklich weit verbreitet. Und gerade wenn wir über den 1. Mai reden, können wir die Gewerkschaften da auch gar nicht außen vor lassen. Es gibt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die belegt, dass 19% der Gewerkschaftsmitglieder rechtsextrem eingestellt sind. 19%. Ja. Das ist ein klein wenig mehr als der Durchschnitt in der Gesamtbevölkerung sogar. Also an allem sind irgendwelche Bösewichter schuld. Heute sind es die Türken, morgen sind es dann die Spekulanten oder die unfähigen Politiker. Die Drogendealer sind es dann auch mal oder die Ölmultis oder irgendwann dann doch wieder die korrupten Manager oder die Asylanten. Es geht ganz viel in den Köpfen durcheinander. Und so unterschiedlich die auch alle sein mögen und je mehr sich der eine vielleicht eher diesen und je mehr sich der andere eher diesen Lieblingsbösewicht raussucht und sich damit die Welt erklärt, alle diese fantasierten Bösewichter haben immer eine große Gemeinsamkeit. Nämlich, dass ihnen die sogenannte ehrliche Arbeit fremd ist und dass sie einen übers Ohr hauen und betrügen. Das ist höchst populär. Und diese Form von Antikapitalismus verquickt auch erschreckenderweise das Nationale mit dem Sozialen. Also die Losung Grenzen dicht für Lohndrücker ist eine ganz originäre NPD-Losung, die man auf den Plakaten der NPD findet. Aber wo es gelte, solchen pseudosozialen Hetzbaronen die unverzichtbare emanzipatorische Forderung nach offenen Grenzen entgegenzustellen, nach einem guten Leben für ausnahmslos alle Menschen, da trifft so eine Losung, sind wir doch mal ehrlich, Grenzen zu für Lohndrücker, auf unheimliche Sympathie in weiten Kreisen. Zum Beispiel in der Gewerkschaft Bau. Oder stell dir vor, eine Volksabstimmung in Deutschland über die Frage, Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. Hast du Zweifel, wie die Abstimmung ausgehen wird? Gehst du denn selbst morgen auf die 1. Mai-Kundgebung? Ja, natürlich gehe ich auf die 1. Mai-Kundgebung. Treffe mich mit meinen Kollegen vom Krankenhaus und dort werden wir wieder unsere Forderungen stellen, zusammen mit den anderen Kollegen, die da alle hingehen. Unsere Forderungen gehen vor allem in die Richtung, dass die Kliniken genug Geld brauchen für eine ordentliche Versorgung, dass alle Menschen gut versorgt werden können medizinisch. Unsere Forderungen gehen dahin, dass wir mehr Personal brauchen in den Kliniken und dass der extreme Stress, der oft am Arbeitsplatz herrscht, zugunsten des Personals und aber auch zugunsten der Patienten abgebaut werden muss durch eine bessere Finanzausstattung der Krankenhäuser. Und danach werde ich dann unser Flugblatt verteilen und versuchen, damit die Diskussion über einige grundsätzlichere Fragen anzustoßen. Okay, dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Ja, danke. Vielen Dank. Und tschüss, bis morgen früh. Ne? Ja.